kommen wir nun zu meinem Lieblingsvogel, dem Eistaucher. Dieser wunderschöne Wasservogel zeichnet sich durch ein filigranes Schachbrettmuster auf seinem Gefieder aus. Der charakteristische Ruf des männlichen Eistauchers ist ein extrem lautes, melodisches Heulen, welches einem durch die Verwendung in Horrorfilmen schon so manches Mal das Blut in den Adern gefrieren ließ.